viele per Gedankenkraft erschießen. Deine Crew ist fokussiert darauf, sich hardcore zu blamieren. Du schreibst Märchen, meine Punches sind filmreifig. Du wirst dich den Spiegel meiden und auch lieber blind sein. Ich schüttel Tracks aus dem Ärmel und bin cool. Du fickst deine Mutter, deshalb will dein Bruder sein wie du. Step ans Mic, ich schlag dir deinen dummen Kopf zu frei. Nimm dich in Acht, sei für den Hinterhalt bereit. Yeah, ich bin aus Versehen der Beste und im Inneren ein Mensch, weil ich meine Gegner fresse. Ich mach mir keine Gedanken über Rap. Ich geh ans Mic und bin absolut perfekt. Ich rap aus Witz, doch hab's anscheinend drauf. Bloß mein Schwanz sieht aus wie ne Panzerbau. Du willst Krieg, dann sag's mir, ich schieß dir ins Gesicht. Denn was du sagst, hat in einem Battle kein Gewicht. Und wenn ich sag, ballerst jetzt mal besser meine Stadt, dann hast du das zu tun, denn du bist dumm, schwul und ein Spaß. Du willst Krieg, dann sag's mir, ich schieß dir ins Gesicht. Denn was du sagst, hat in einem Battle kein Gewicht. Und wenn ich sag, ballerst jetzt mal besser meine Stadt, dann hast du das zu tun, denn du bist dumm, schwul und ein Spaß. Die Schuhe sind dreckig, doch der Lauf ist poliert. Ich töte deinen Lieblingsrapper, wenn er aufsässig wird. Nächstes Jahr droppt mein Greatest Hits Album, es enthält jeden Track, denn ich bin immer fresh. Du bist ne Pussy und nix weiter, dass du hart bist, kannst du rappen. Aber siehst du mich, heißt es direkt Straßenseite wechseln. Vorher, nein, danke, ich spiele nur im Knast. Deine Crew greift nach den Sternen, denn ihr seht das Sternbild Schwanz. Scheiß auf die 10 Gebote und missachte alle Grundgesetze. Eine Regel zählt, du darfst nicht wie eine Tunte rappen. James Shankton, Bitch, ich pimpe jede Muschi und bin Horrorlegende, so wie Peter Cushing. Meine Augen leuchten rot und ich töte aus den Signals, gebe keine Interviews. Ich bin zu größeren bestimmt. Du willst battlen? Sag das meinem Butterfly, du Opfer. Und rap Double Time in den Lauf meiner Double Barrel Shotgun. Du willst Krieg, dann sag's mir, ich schieß dir ins Gesicht. Denn was du sagst, hat in einem Battle kein Gewicht. Und wenn ich sag, ballerst jetzt mal besser meine Stadt, dann hast du das zu tun, denn du bist dumm, schwul und ein Spaß. Du willst Krieg, dann sag's mir, ich schieß dir ins Gesicht. Denn was du sagst, hat in einem Battle kein Gewicht. Und wenn ich sag, ballerst jetzt mal besser meine Stadt, dann hast du das zu tun, denn du bist dumm, schwul und ein Spaß.